Massenmedienviele Länder berichteten vom 1. bis zum 6. Juli über die revolutionäre Tätigkeit vom verehrten Genossen Kim Jong-un. Die Zeitungen, Nachrichtenagenturen, Rundfunk- und Fernsehsender und Internet-Homepages von Russland, China, Laos, Tschechien, Italien, den USA, Senegal, Äquatorialguinea, Nigeria, der Demokratischen Republik Kongo und Brasilien meldeten, dass Kim Jong-un die neu gebaute Mittelschule für Waisen Pyongyang besuchte und den Sondergesandten des ersten Sekretärs des Setka der KPK und seine Begleitung empfing. Die russische Internetzeitung Bremia Beremion, die Internet-Homepage des nigerianischen nationalen Kim Il-sung-ismus-Studienkomitees und die Internet-Homepage des antiimperialistischen Forums Deutschlands Nachrichten über die Vorortanleitungen brachten die Nachricht darüber, dass er sich mit den Personen, die zum erfolgreichen Testschuss der strategischen ballistischen Boden-Boden-Mittel- und Langstreckenrakete Fassung 10 beigetragen hatten, zum Andenken fotografieren ließ. Die russische Internet-Nachrichtenagentur Primorsky Reportjor und die nepalesische Zeitung Artik teilten mit, dass er den Testschuss der strategischen ballistischen Boden-Boden-Mittel- und Langstreckenrakete Fassung 10 vor Ort begutachtete. In den Massenmedien erschienen die Bilder von Kim Jong-un.